Wir stehen am Abschluss einer Epoche in Deutschland und gleichzeitig am Anfang einer neuen. Der Liberalismus, der 100 Jahre lang über Deutschland saß, der 100 Jahre lang die Gehirne der Männer der Faust und auch des Hirns selbst in seine Bande schlug, ist überwunden. Das 20. Jahrhundert in Deutschland wird unter dem Symbol des Hakenkreuzes, dem Symbol der Begriffe stehen, die wir Ehre, Freiheit, Vaterland, die wir den deutschen Sozialismus nennen. Dem gilt heute der Kampf. Dieser Pest, die man den armen Menschen auferlegt hat, die nicht das Intellektuelle fassen können, was wir auf Deutschlands hohen Schulen lernen sollen, denen man das Gift unterbreitete in jeder Buchhandlung Deutschlands, auf jedem Bahnhof in Deutschland, an jeder Stätte, wo man hinkam, denen gilt der Kampf der Unerbitterliche der deutschen Studentenschaft. Wenn sie wohlhaft dadurch beleuchtet werden soll, das sogenannte Imponderabilien irrationaler Punkte, die Boden, Freiheit, Ehre, Rasse, Blut, alles Dinge, die man nicht einfach zergliedern, chemisch ersetzen kann, sondern das Dinge sind, die man anerkennen muss. Denn die größten Wissenschaftler der Welt waren jeweils die, die kindlich den Glauben hatten, bis zu einem gewissen Punkt vordringen zu können und damit sich den Stein setzten, bei dem es Schluss ist. Und die unwissenschaftlichsten waren die, die glaubten, man könnte durch Analysierung, man könnte durch chemische Zersetzungen es fertigbringen, den Herrgott auf die Welt zu holen. Die es ablehnten, an Dinge zu glauben, die einfach vorhanden sind und die man gefühlsmäßig und blutmäßig entweder besitzt oder die man nicht besitzt und damit sich außerhalb des Kulturkreises des deutschen Volkes stellt. Wer dieses Bekenntnis zum deutschen Sozialismus nicht ablehnen will, wer zu diesem Bekenntnis sich nicht eindeutig bekennt, den müssen wir um des Volkes willen bekämpfen. Den müssen wir ausrotten, weil das Volk drüber steht und wir das Volk erhalten wollen.